Übung 3a. In der Mittagspause. Hören Sie den Dialog. Tag, Erwin. Hallo, Katrin. Wann beginnt heute der Film? Um 20.30 Uhr. Wann? Um 20 Uhr? Nein, um 20.30 Uhr. Aha. Und um wie viel Uhr ist er zu Ende? Ungefähr um 22.30 Uhr. Gut. Bis dann. Bis dann.